Am Abend ruft er seine Ex an, wie er es gelegentlich tut. Im April ist er sogar zu ihrem Geburtstag nach Wichita gefahren, hat ihr einen Schal mitgebracht, blau, passend zu ihren Augen, und ist zu Kuchen und Eiscreme mit ihrem neuen Kerl geblieben. Seit er und Margie getrennt sind, kommen sie wesentlich besser miteinander aus. Manchmal denkt Danny, dass das richtig schade ist, und manchmal denkt er, dass es genau so ist, wie es sein sollte. Die beiden plaudern ein bisschen über dieses und jenes, über Leute, die sie kennen, über das Glaukom ihrer Mutter und darüber, wie Dannys Bruder mit seinem neuen Job zurechtkommt, großartig. Und schließlich fragt er sie, ob sie früher jemals einen Ausflug nach Norden gemacht hätten, zum Beispiel nach Franklin oder Beaver City in Nebraska. Waren sie nicht einmal in Beaver City zum Mittagessen? Sie lacht, nicht ganz ihr altbekanntes, fieses Lachen, das ihn früher immer auf die Palme getrieben hat, aber beinahe. »Ich wäre nie mit dir nach Nebraska gefahren, Denno. Ist Kansas nicht langweilig genug?« »Ah, bist du dir da sicher?« »Absolut«, sagt Margie und erzählt ihm dann, wahrscheinlich werde Hal, ihr neuer Kerl, ihr bald die entscheidende Frage stellen, ob Danny wohl zur Hochzeit kommen werde. »Das werde er«, sagt Danny. Sie fragt, ob er gut auf sich Acht gebe, womit sie meint, ob er weiterhin nicht trinkt. Das bestätigt Danny und ermahnt sie, links und rechts zu schauen, bevor sie die Straße überquert. Ein alter Scherz zwischen den beiden, dann legt er auf. »Ich wäre nie mit dir nach Nebraska gefahren, Denno«, hat sie gesagt. Danny war ein paar Mal in Lincoln und einmal in Omaha, aber beide Orte liegen im Osten von Wilder und Gunnell liegt direkt nördlich. Trotzdem muss er dort gewesen sein und es einfach vergessen haben. Vielleicht in der Zeit, wo er so viel getrunken hat? Nur, dass er sich nie ans Steuer gesetzt hat, wenn er besoffen war, aus Angst, den Führerschein zu verlieren oder womöglich jemanden über den Haufen zu fahren. Bestimmt war ich dort. Muss damals dort gewesen sein, als die Landstraße noch asphaltiert war. Weil er befürchtet, dass der Traum wiederkommt, bleibt er länger als gewöhnlich auf und wälzt sich dann eine ganze Weile im Bett herum, bevor er schließlich einschläft. Der Traum kehrt nicht zurück, aber am nächsten Morgen steht er ihm so klar wie eh und je vor Augen: verlassene Tankstelle, zunehmender Mond, streunender Köter, Hand, Bettelarmband. Im Gegensatz zu vielen Männern in seinem Alter und seinen Lebensumständen trinkt Danny keinen Alkohol, momentan jedenfalls. Er raucht nicht und konsumiert auch keinen Kautabak. Er interessiert sich für Profisport und würde beim Super Bowl eventuell $5 setzen, um die Spannung zu erhöhen, aber sonst verzichtet er auch auf Glücksspiel, sogar auf Rubbellose für $2 am Zahltag. Ein Schürzenjäger ist er ebenfalls nicht. In seinem Trailerpark wohnt eine Frau, die er gelegentlich besucht. Sie heißt Becky und hätte früher als Strohwitwe gegolten, aber das ist eher eine zwanglose Freundschaft als das, was man in den nachmittäglichen Talkshows als eine Beziehung bezeichnet. Manchmal übernachtet er bei Becky und manchmal bringt er ihr eine Einkaufstasche mit Lebensmitteln mit oder kümmert sich um ihre Tochter, wenn sie etwas erledigen muss oder abends einen Termin beim Friseur hat. Die beiden kommen gut miteinander aus, aber um eine Liebschaft handelt es sich nicht. Am Samstagmorgen packt er 2 Sandwiches in seine Brotdose, dazu ein Stück von dem Kuchen, den Becky ihm gebracht hat, nachdem er das Auspuffrohr von ihrem alten Honda Civic mit Draht festgebunden hatte. Er füllt seine Thermosflasche mit schwarzem Kaffee und macht sich auf den Weg gen Norden. Sobald er einen Blick hinter die verlassene Tankstelle geworfen und nichts gefunden hat, wird er wahrscheinlich Appetit haben. Falls er das sieht, was er in seinem Traum gesehen hat, vermutlich nicht. Das Navi auf seinem Handy leitet ihn bis 10:30 nach Gunnell. Es ist ein typischer Tag für Kansas, heiß, grell, klar und nicht besonders interessant. Der Ort besteht lediglich aus einem Lebensmittelmarkt, einem Laden für Landwirtschaftsbedarf, einem Café und einem rostigen Wasserturm, auf den Gunnell gemalt ist. 10 Minuten später kommt Danny zur County Road F und biegt darauf ein. Die Fahrbahn ist asphaltiert, nicht nur befestigt. Dennoch ist ihm flau im Magen und sein Herz schlägt so heftig, dass er es im Hals und in den Schläfen spüren kann. Auf beiden Seiten rücken Maisfelder heran, Futtermais, kein Zuckermais. Wie in seinem Traum sind die Pflanzen noch nicht besonders hoch, sehen für Ende Juni jedoch gut aus und werden im August bestimmt knapp 2 Meter Höhe erreichen. Die Straße ist asphaltiert, und das ist anders als in dem verdammten Traum, denkt er, nur dass der Asphalt nach gerade einmal 2 Meilen aufhört, und dann kommt nackter Schotter. 1 Meile weiter stoppt Danny mitten auf der Straße, was kein Problem ist, da sonst keinerlei Verkehr herrscht. Gleich rechts von ihm steht ein Straßenschild, das mit einer Sprühdose so verunstaltet wurde, dass die Aufschrift jetzt Kant Road Fuck lautet.